Kapitel 16. Der neue Bund übertrifft die Gnade. Es ist mir völlig bewusst, dass diese Feststellung sehr kontrovers klingt. Vor meinem geistigen Auge sehe ich schon, wie von verschiedenen Gruppen von Leuten innerhalb der Gemeinde Steine auf mich geworfen werden. Ist Gnade nicht die zentrale Botschaft des Evangeliums? Ist Gnade nicht dieser radikale, wundervolle neue Weg, auf dem Gott sich mit uns verbindet? Ist Gnade nicht die unverdiente Gunst Gottes? Ich persönlich mag diese Definition von Gnade nicht, weil sie biblisch nicht korrekt ist. Einfach zu sagen, dass Gnade die unverdiente Gunst Gottes ist, beschränkt Gnade. Das ist nur einer der vielen Aspekte von Gnade, aber es ist nicht, was Gnade in ihrer vollsten Bedeutung ist. Gnade enthält die Fähigkeit, uns über unsere Umstände zu erheben und dem Herrn mit Ausdauer und Fleiß zu dienen, wie wir in 1. Korinther 15, 10 sehen. Gnade ist auch die übernatürliche, göttliche Fähigkeit, nicht zu sündigen, Römer 6, 14. Gnade ist auch die Fähigkeit, finanziell mehr zu geben, als wir es natürlicherweise könnten, gemäß 2. Korinther 8, 1-2. Es ist jedoch wahr, dass eine der Definitionen von Gnade Gottes Gunst ist, welche nicht verdient oder erarbeitet werden kann, nur als Geschenk empfangen. Obwohl der neue Bund Gnade enthält, übertrifft er sie bei weitem. Gnade ist nicht nur ein neutestamentliches Wort oder Konzept, wie viele meinen. Wir finden dieses Wort auch im Alten Testament. Uns wird in 2. Mose 33, 17 gesagt, dass Mose Gnade fand bei Gott. Der Herr sprach zu Mose: Was du jetzt gesagt hast, das will ich auch tun, denn du hast vor meinen Augen Gnade gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Hier sehen wir einen Mann, der unter dem alten Bund lebt, und doch Gnade in Gottes Augen gefunden hat. Leute haben diese verkehrte Idee, dass es keine Gnade gab, bis Jesus in diese Welt kam. Die erste Erwähnung der Gnade ist tausende von Jahren her, wenn die Bibel in 1. Mose 6, 8 sagt. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn. Lasst uns prüfen, warum der neue Bund die Gnade übertrifft, das ist ein wichtiges Thema. Das Beispiel von Mose ist der Beginn der Antwort auf diese Frage. Obwohl Mose Gnade fand in den Augen des Herrn, erlaubte Gott ihm nicht, ins verheißene Land einzutreten. Wie konnte das verheißene Land jemandem vorenthalten werden, der Gnade gefunden hatte in den Augen des Herrn? Genau in dieser Frage finden wir die Antwort darauf, warum der neue Bund die Gnade übertrifft. Gott kann seine Gnade geben, wem immer er will und wann immer er will. Da er sie aus freier Entscheidung geben kann, kann er sie auch wieder entziehen. Im neuen Bund bellt Gott sich auf eine absolute, sichere Weise daran, mit uns auf eine bestimmte Art umzugehen, die sich niemals ändern kann, es ist vollbracht. Mit anderen Worten, Gott bellt sich durch den neuen Bund solchermaßen, dass er uns seine Güte niemals entziehen kann, egal, was wir tun, Jesaja 54, 8, 10. Lass uns ein anderes Beispiel im Alten Testament ansehen, wo von Gnade die Rede ist. In Esra 9, 8 lesen wir. Nun aber ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von dem Herrn, unserem Gott, widerfahren, indem er uns einen Rest von Entronnenen übrig ließ und uns an seiner heiligen Stätte einen Halt gab, womit unser Gott unsere Augen erleuchtete und uns ein wenig aufleben ließ in unserer Knechtschaft. Hervorhebung durch den Autor. Hier sehen wir ganz klar, dass Gnade nur für einen Zeitabschnitt wert wurde, was sie dem neuen Bund unterlegen macht. Ich mache Gnade nicht klein oder versuche zu sagen, dass sie nicht wichtig sei, da sie ein Teil des neuen Bundes ist. Ich möchte dir nur zeigen, dass Gott uns in seiner Güte etwas Besseres als nur Gnade gegeben hat. Während Gnade gewährt oder vorenthalten, ja sogar zurückgezogen werden kann, wie wir im Leben von Mose sehen, hat sich Gott im neuen Bund mit Jesus Christus durch einen unfehlbaren Bund verbunden und kann es nie mehr zurückziehen. Unser Bund hat keine zeitliche Beschränkung, sondern ist ewig, wie wir in Hebräer 13, 20 sehen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Hervorhebung durch den Autor. Das ist der letzte und immerwährende Bund, in den Gott mit seinem Volk eingetreten ist. Ohne diesen Bund könnte Gott sich entscheiden, auf jede von ihm gewünschte Art mit uns umzugehen. Er könnte mit uns umgehen, wie es ihm gefällt, und er könnte verschiedene Menschen sogar auf unterschiedliche Weise behandeln. Doch wegen seines eigenen gerechten Charakters und seiner Natur hat er, sobald er in einen Bund mit uns eintrat, keine andere Wahl, als so mit uns zu handeln, wie er sich im Bund verpflichtet hat. Das ist der Grund, warum der neue Bund die Gnade übertrifft. Er muss jeden gleich behandeln gemäß dessen, was er im Bund festgelegt hat. Deshalb glaube ich, dass Klerikalismus, welchen viele Kirchen heute noch praktizieren, eine Doktrin aus der Hölle ist. Sie verletzt das Herz des neuen Bundes. Gott behandelt mich, der ich ihm seit mehr als 35 Jahren treu diene, nicht anders als eine Person, die einst der schmutzigste, verkommenste Sünder war und gerade heute erst errettet wurde. Sie mögen vielleicht noch nicht gelernt haben, wie man im Gebet die richtige Sprache benutzt und wie man gemäß seiner neuen Natur gerecht handelt. Wenn sie jedoch zu Gott kommen, auf Basis seines ewigen Bundes mit ihnen, der in dem Moment beginnt, indem sie durch Glauben in ihn eintreten, können sie dieselbe Autorität ausüben, wie ich. Gott kann keinen Unterschied zwischen den Menschen machen, weil er sich an uns durch diesen ewigen, unzerbrechlichen Bund festgeknüpft hat. Wenn die Gemeinde das nur ergreifen könnte, wäre dies das Ende des Klerikalismus, des Kämpfens um Positionen, und jedes Glied wäre ein Diener, der mit Kühnheit vor Gott kommt und den Himmel auf die Erde bringt. Du darfst niemals den Gedanken und die Haltung zulassen, dass das Gebet von bestimmten Leuten, oder deiner Meinung nach besonderer Männer und Frauen Gottes, mehr Autorität vor Gott hat, als dein eigenes Gebet. Das ist Denken des alten Bundes und wird den Sieg in deinem Leben begrenzen und muss mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden. Die mystische Einheit. Der Schlüssel zum Verständnis des neuen Bundes und dazu, all seine Wohltaten zu erleben, ist es, die mystische Einheit ganz zu verstehen. Durch Glauben an das vollbrachte Werk des Kreuzes Jesu Christi werden wir völlig mit ihm eins gemacht, was uns zu Teilhabern jedes Vorrechtes des Bundes macht. Zwei sehr wichtige Dinge haben sich durch diese Einheit verändert: alles, was Jesus gehört, gehört jetzt mir und Gott handelt mit uns nur auf Grundlage dessen, wer wir in Christus sind. Plötzlich hat in Christus bleiben eine völlig neue, tiefe und wichtige Bedeutung. Phrasen wie in Christus oder in ihm sind Schlüsselworte im Neuen Bund und sind im Neuen Testament 88 Mal zu finden. Ich ermutige dich und fordere dich heraus, das Neue Testament sorgfältig zu studieren und herauszufinden, wo eine dieser beiden Phrasen benutzt wird. Als ich ein junger Mann war, nahm ich eine nagelneue Bibel und kreiste jede Stelle ein, wo diese Phrasen verwendet wurden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass diese Verheißungen nur durch in Besitz nehmenden Glauben zu unserer Erfahrung werden. Ich werde später mehr darüber sagen. Da der Schlüssel zum neuen Bund darin liegt, dass Gott ihn mit Jesus geschlossen hat, und wir durch Glauben darin eintreten, müssen wir uns unserer Identität in Jesus sicher werden. Gott wird mit uns nicht aufgrund unserer Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft handeln. Er wird mit uns handeln aufgrund dessen, wer wir in Christus sind, denn der Bund ist zwischen Gott und Jesus, und wir müssen in ihm bleiben, um all die überwältigenden Vorrechte des Bundes genießen zu können. In ihm zu bleiben, hat nichts mit Werken zu tun, sondern damit, im vollendeten Kreuzeswerk zu ruhen. Es bedeutet, dass wir in unseren Herzen fest glauben, dass an dem Tag, als wir von unseren Sünden Buße taten und an den Tod Jesu für unsere Sünden glaubten, in diesen geheimnisvollen Bund eintraten und nun sind wir eins mit ihm. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Sieh, was Kolosser 1, 27 sagt. Denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern sei, nämlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus ist in dir. Was für eine erstaunliche Wahrheit. Füge da noch hinzu, dass er dich niemals verlassen noch versäumen wird, Hebräer 1, 35. Sünde in unserem Leben wird die Beziehung mit Gott nicht brechen. Sünde wird jedoch die Intimität mit ihm unterbrechen. Gott ist ein bundhaltender Gott, aber wenn wir sündigen, wird unsere Intimität mit ihm brechen, nicht weil er sie bricht, sondern weil unsere eigenen Herzen durch die Sünde beeinflusst werden und Gott ein Gott des Herzens ist, der mit uns von seinem Herzen zu unserem Herzen in Verbindung steht. Da Gott seinen Bund mit Jesus, und nicht direkt mit uns, gemacht hat, wir sind darin durch Glauben eingetreten, kann er mit uns auf keine andere Weise als durch Christus in Beziehung treten. Was geschah, als wir glaubten? Wir kamen in Christus hinein und Christus kam in uns hinein, wie wir in der obigen Schriftstelle gesehen haben, nun lies, studiere und meditiere aufmerksam diese Wahrheit. Gott tritt mit uns nur durch Christus in Beziehung. Christus hat Gottes Gunst, deshalb haben wir auch Gottes Gunst, weil wir in ihm sind. Gott schaut auf Reinhard, setze hier deinen eigenen Namen ein, aber er sieht nicht Reinhard, er sieht Jesus, weil ich in ihm bin. Da dies die einzige Art ist, wie Gott unter dem neuen Bund erlaubt ist, zu mir in Beziehung zu sein, weil er sich durch einen Eid gebunden hat, sagt er, du hast all meine Gunst. Dann kommt der Teufel, um auf Sachen in meinem Herzen zu zeigen, klagt mich an und versucht mich zu verdammen, wenn ich vor Gott komme. Gott sieht schon Christus in mir, aber der Teufel erzählt mir, ja, du bist in Christus, aber in dir drinnen ist so viel Müll, dann schaut Gott in mich hinein, und was sieht er? Gemäß Kolosser 1, 27, wie wir oben gelesen haben, sieht Gott Christus. Also sagt er, Christus hat meine Gunst. Weil er in dir ist und du in ihm, habe ich keine andere Wahl, als dir doppelte Gunst zu geben, denn ich bin im Bund mit Christus in dir und ebenso mit dir in Christus. Wenn du natürlich mit Gott auf irgendeine andere Weise, außer durch Christus, in Beziehung treten willst, kannst du Gottes Gunst weder genießen noch erleben. Deshalb schließt Paulus in 1. Korinther 1, 31, nachdem er feststellt, dass wir in Christus sind und Christus in uns, wie geschrieben steht. Wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Mein geliebter Freund, sag dich los von all deinen guten Werken, durch die du mit Gott in Beziehung kommen willst. Weise deine Vergangenheit, deine Errungenschaften, dein Rühmen, deinen Erfolg und deine Fehler als Grundlage dafür, mit dem Herrn in Beziehung treten zu können, zurück. Rühme dich des Herrn, des Einzigen, der diesen ewigen Bund besiegelt hat. Es ist vollbracht. Weder der alte Reinhard noch dein altes Ich existieren noch, weil wir in Christus sind. 2. Korinther 5, 17 sagt uns. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das Wort neu hier bedeutet, noch nie dagewesen, brandneu, noch nie zuvor gesehen. Wir sind so eins gemacht mit Jesus, dass wir sagen könnten, menschliche Wesen wie wir sind noch nie zuvor gesehen worden. Leider glauben viele Christen diese Wahrheit nicht, nur weil sie nicht erleben. Das Christenleben funktioniert nicht so, du darfst nicht die Haltung haben, Gott, zeige es mir, und ich werde es glauben, denn Gott hat die Bedingungen dafür gesetzt, wie wir mit ihm in Beziehung treten können, und er sagt, glaube mir, und ich werde es dir zeigen, wir haben die Ordnung umgekehrt, und deshalb erfahren wir viele der erstaunlichen Vorrechte des neuen Bundes nicht. Ich habe kürzlich für eine 20-jährige junge Frau in einem anderen Land gebetet, die so viel Krankheiten und Schmerzen hatte, dass es unglaublich war. Als ich meine Hände auf sie legte, um für ein Wunder zu beten, sagte der Heilige Geist zu mir, dass der Grund für all ihre Schmerzen war, dass sie sich krank sorgte. Ich wollte freundlich und liebevoll zu ihr sein, deshalb erzählte ich ihr nicht, was der Heilige Geist zu mir gesagt hatte. Stattdessen fragte ich sie, ob sie sich viele Sorgen mache. Sie antwortete mir, dass sie sich Tag und Nacht um jede Kleinigkeit sorgte. Darauf sagte ich ihr, dass der Heilige Geist mir gezeigt hatte, dass sie sich auf diese Weise selbst krank machte und dass, wenn ich für sie betete und sie ein Wunder empfinge, sie angesichts all ihres Sorgens bald wieder im selben Zustand wäre. Ich bot ihr an, sie schnell zu lehren, wie man ein sorgenfreies Leben führt, und dann würde ich für ihr Wunder beten. Ihr Vater stand neben mir und sprang dazwischen. Er erzählte mir, dass sie nicht anders könne, es sei in ihren Genen, es sei erblich. Ihre Mutter sorgte sich, ihre Großmutter sorgte sich, deren Eltern sorgten sich. Ich spürte, dass ich etwas Radikales und für mich Ungewöhnliches tun musste. Ich legte meine Hand auf seinen Mund und sagte, stopp, es ist egal, wie viele Generationen sich krank gesorgt haben. Sie hat jetzt eine nagelneue Identität und nagelneue Gen. Ihr neuer Vater ist im Himmel, und er sorgt sich niemals um irgendetwas. Sie trägt seine DNA und hat das Recht, das zu erleben. Ich betete für sie und sie verspürte etwas Erleichterung, ich war seither noch nicht wieder in dieser Gegend, um zu hören, wie die Geschichte ausgegangen ist. Gott wird mit dir nicht aufgrund deiner Vergangenheit, deiner natürlichen DNA, deiner Religion, deiner guten Werke oder Fehler in Beziehung stehen. Er hat sich durch den erstaunlichen neuen Bund daran gebunden, zu dir nur durch Christus in Beziehung zu sein. Du bist in Christus nur durch Glauben allein, deshalb komme auch nicht auf irgendeiner anderen Grundlage zu Gott. Wenn du vor ihm stehst, sieht er Jesus, vollkommen, rein, heilig, er verdient Gesundheit, Versorgung, Schutz und jede geistliche Segnung. Das Problem ist, dass Leute versuchen, mit Gott Beziehung zu haben auf allen erdenklichen Wegen, außer auf Grundlage dessen, wer sie in Christus sind. Es ist wahrhaftig vollbracht.